Vor möglichen Anschlägen hatte die nordirische Polizei erst vor Tagen gewarnt, ausdrücklich auch vor Paramilitärs aus dem katholischen Lager, ein Fingerzeig auf die sogenannte Real IRA, die wahre IRA, die gefährlichste dieser Splittergruppen, die sich inzwischen auch zu dem Überfall bekannt hat. Zu verhindern seien die Morde dennoch nicht gewesen, so rechtfertigen sich jetzt die Verantwortlichen. Mit einem so skrupellosen Vorgehen habe niemand gerechnet. Having shot the army personnel, they deliberately turned their weapons on the civilian personnel. Nachdem die Täter die Soldaten getötet haben, hätten sie mit voller Absicht auf die Zivilisten, auf zwei Pizzalieferanten geschossen. Das sage doch alles über die Denkweise dieser Terroristen, so Peter Robinson, der Chef der nordirischen Regionalregierung. Die wahre IRA, so nennt sich die Gruppierung, die sich bei einer Belfaster Zeitung zu dem Anschlag bekannt hat, seit sie sich 1997 von der katholischen Untergrundorganisation IRA abgespalten hat. Sie war gegen das Karfreitagsabkommen von 1998, das dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg mit seinen mehr als 3500 Toten ein Ende gemacht hat. Und während die IRA den bewaffneten Kampf für den Anschluss Nordirlands an die Republik Irland abgeschworen hat, verweigern sich kleinere Gruppierungen wie die Real IRA bis heute diesem Friedensprozess. Dissident Republicans, they have very little support, so they don't present anything like a political threat, although they have the capacity to kill people. Diese republikanischen Splittergruppen hätten wenig Unterstützung in der Bevölkerung, sie stellten keinerlei politische Bedrohung mehr dar, seien aber immer noch in der Lage, Leute zu töten, meint der Politikprofessor Rick Wilford von der Belfaster Queen's Universität. Experten wie er befürchten nun allerdings ein Aufflammen der Gewalt und dass es auch zu Racheakten kommen könnte. Denn auch im protestantischen Lager gibt es noch immer paramilitärische Gruppen. Ein Rückfall in alte Zeiten wird aber fast ausgeschlossen. Der britische Premierminister Brown, der heute den Tatort nordwestlich von Belfast besucht hat, hält, so hat er erklärt, den Friedensprozess für nicht zu erschüttern. Eine Ansicht, die auch in der nordirischen Regionalregierung geteilt wird. This attack was carried out by people who destroy the peace process, people who are desperate to get the British army back on the streets. Dieser Anschlag ist von Leuten verübt worden, die den Friedensprozess zerstören wollen, Leute, die verzweifelt versuchen, die britische Armee auf die Straßen Nordirlands zurückzubringen und so Unfrieden zu stiften. Und dagegen müssen wir uns jetzt über alle Parteigrenzen hinweg zur Wehr setzen und zusammenstehen. Worte, wie man sie bisher noch selten gehört hat von Martin McGuinness, einem früheren IRA-Kommandeur und heute stellvertretender Regierungschef von Nordirland. Der Politiker der Sinn Féin, dem politischen Sprachrohr der IRA, hat dazu aufgerufen, mit Polizei und Armee, mit seinen einstigen Todfeinden zusammenzuarbeiten. Der Anschlag hat die Angst zurückgebracht nach Nordirland. Er könnte die zerstrittene Koalition aus Protestanten und Katholiken aber auch enger zusammenschweißen.